Unser drittes Geburtsgeschenk. Die vier Intelligenzen bzw. Fähigkeiten der menschlichen Natur. Wie bereits gesagt, zeichnet sich der Mensch durch vier Dimensionen aus: Körper, Verstand, Herz und Geist. Ihnen entsprechen vier Fähigkeiten oder Intelligenzen, die jeder von uns besitzt: die physische oder körperliche, kurz PQ, die mentale, kurz IQ, die emotionale, kurz EQ, und die spirituelle, kurz SQ. Diese vier Intelligenzen sind unser drittes Geburtsgeschenk. Mentale Intelligenz, IQ. Wenn wir von Intelligenz sprechen, denken wir gewöhnlich an die mentale Form, IQ. Unsere Fähigkeit zu analysieren, logisch und abstrakt zu denken, Sprache zu benutzen, uns etwas vorzustellen und zu verstehen. Doch das ist eine viel zu enge Auslegung. Physische Intelligenz, PQ. Eine weitere Form ist die physische Intelligenz, PQ, unseres Körpers. Wir alle sind uns ihrer implizit bewusst, berücksichtigen sie jedoch oft nicht. Denken Sie nur daran, wie Ihr Körper alles ohne bewusste Anstrengung vollbringt. Er betreibt lebenswichtige Systeme, Atmung, Kreislauf, Nerven. Er überwacht ständig seine Umgebung, vernichtet kranke Zellen und kämpft ums Überleben. Der menschliche Körper ist ein unglaubliches System. Ungefähr 7 Billionen Zellen werden mit einem unfassbaren Ausmaß physikalisch und biochemisch koordiniert, wenn Sie auch nur eine Seite dieses Buches umblättern, wenn Sie husten oder Auto fahren. Wenn Sie sich überlegen, wie wenig Sie darüber nachdenken müssen, wird das noch erstaunlicher. Wann haben Sie Ihr Herz zum letzten Mal daran erinnert, zu schlagen, Ihre Lungen daran, sich auszudehnen und zusammenzuziehen oder Ihre Verdauungsorgane, die richtigen Stoffe zur richtigen Zeit abzusondern? Diese und unzählige andere Prozesse laufen jeden Moment unseres Lebens unbewusst ab. Das ganze System wird intelligent kontrolliert. Vieles davon ist uns nicht bewusst, schrieben Doc Childress und Bruce Cryer. Gerade Ärzte wissen, dass der Körper sich selbst heilt. Die Medizin erleichtert die Heilung lediglich. Sie kann Hindernisse beseitigen, aber auch Hindernisse aufbauen, wenn sie gegen die Körperintelligenz arbeitet. Wie schafft der Körper eine Balance und Harmonie zwischen dem Funktionieren des Gehirns, das den Verstand enthält, und dem des Herzens, das symbolisch die emotionale Intelligenz repräsentiert? Unser Körper ist eine brillante Maschinerie, deren Leistung selbst die fortschrittlichsten Computer übertrifft. Keine andere Spezies auf der Welt erreicht unsere Fähigkeit, entsprechend unserer Gedanken und Gefühle zu handeln und dafür zu sorgen, dass Dinge geschehen. Kontrollierte Doppelblindstudien in Forschungslaboratorien zeigen immer deutlicher, dass zwischen Körper, physisch, Verstand, Denken und Herz, Gefühle, eine enge Beziehung besteht. Schild in einem Dorfladen in North Carolina. Das Gehirn sagte: Ich bin das klügste Organ im ganzen Körper. Das Herz entgegnete: Wer hat dir das gesagt? Emotionale Intelligenz, EQ. Unsere emotionale Intelligenz ist unser Wissen über uns selbst, unsere Selbstwahrnehmung, soziale Empfindsamkeit, Einfühlsamkeit und Fähigkeit zur erfolgreichen Kommunikation mit anderen. Sie ist ein Gefühl für den richtigen Zeitpunkt und die soziale Angemessenheit. Sie ist der Mut, Schwächen einzugestehen sowie Unterschiede zum Ausdruck zu bringen und zu respektieren. Vor den 1990er Jahren, als die emotionale Intelligenz ein heißes Thema wurde, beschrieb man sie manchmal als Vermögen der rechten Gehirnhälfte im Unterschied zum Vermögen der linken. Letztere galt als die analytischere, als Sitz des linearen Denkens, der Sprache, der Vernunft und der Logik. Erstere hingegen als die kreativere, als Sitz der Intuition, der Empfindungen und des ganzheitlichen Denkens. Es ist sehr wichtig, dass wir beide Gehirnhälften respektieren und unsere Freiheit zu wählen dazu einsetzen, ihre einzigartigen Fähigkeiten zu entwickeln und zu benutzen. Die Verbindung von Denken und Fühlen führt zu einer ausgewogeneren Balance, besserer Urteilsfähigkeit und mehr Weisheit. Die Intuition sagt dem denkenden Verstand, wohin er als nächstes blicken soll, sagte Dr. Jonas Salk, Entdecker des ersten Impfstoffes gegen die Kinderlähmung. Die Forschung hat immer wieder gezeigt, dass Erfolg bei der Kommunikation, bei Beziehungen und bei Führungsaufgaben langfristig stärker von der emotionalen Intelligenz abhängt als von der mentalen Intelligenz. Daniel Goleman, Autor und Experte im Bereich EQ, schreibt dazu: Für herausragende Leistungen in allen Berufen und in jedem Bereich ist emotionale Kompetenz doppelt so wichtig wie rein kognitive Fähigkeiten. Erfolg auf den höchsten Ebenen in Führungspositionen lässt sich praktisch zu 100% mit emotionaler Kompetenz erklären. Da solche herausragenden Leistungen zu 2/3 oder mehr auf emotionalen Kompetenzen beruhen, trägt es enorm zum Geschäftsergebnis eines Unternehmens bei, wenn es Leute mit diesen Fähigkeiten findet oder sie bei seinen eigenen Angestellten pflegt. Der wirtschaftliche Wert der Leute wächst mit der Komplexität der Aufgabe. Bei einfacheren Jobs wie Maschinisten oder Bürohilfskräften erzeugten diejenigen, die bei der emotionalen Kompetenz zum obersten 1% gehören, 3-mal mehr Ertrag als diejenigen, die zum untersten 1% gehören. Sie waren also 3-mal mehr wert. Bei Jobs von mittlerer Komplexität, wie Verkaufsangestellten oder Mechanikern, war ein Leistungsass 12-mal produktiver als diejenigen im untersten Bereich. Menschen, die ihre Strategie für den Erfolg allein auf mentaler Intelligenz aufbauen, verunsichert die Theorie der emotionalen Intelligenz. So kann jemand auf einer IQ-Skala, die bis 10 geht, den Höchstwert erreichen, emotional aber nur bei 2 liegen und nicht wissen, wie man gute Beziehungen zu anderen aufbaut. Vielleicht kann er dieses Defizit ausgleichen, indem er sich übermäßig auf seinen Intellekt stützt und Stärke aus seiner offiziellen Position zieht. Dann läuft er jedoch Gefahr, dass er seine Schwächen und in den Interaktionen mit anderen auch deren Schwächen verschlimmert. In solchen Fällen versuchen die Leute, ihr Verhalten zu rationalisieren. Wer sich Stärke leiht, baut Schwäche auf. Bei sich selbst, bei anderen und in seinen Beziehungen. Die Weiterentwicklung der emotionalen Intelligenz ist eine der größten Herausforderungen für Eltern und Führungskräfte auf allen Ebenen von Unternehmen und Organisationen. Spirituelle Intelligenz, SQ. Unsere vierte Intelligenz ist die spirituelle Intelligenz, SQ. Wie die emotionale wird auch die spirituelle Intelligenz zunehmend Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen sowie philosophischer und psychologischer Diskussionen. Die spirituelle Intelligenz ist die zentrale, die fundamentalste, denn sie wird zu der Quelle, aus der die drei anderen Intelligenzen Orientierung beziehen. Sie repräsentiert unsere Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit und einer Verbindung mit dem Unendlichen. Richard Wolman beschreibt das Spirituelle in Thinking with Your Soul so: Mit dem Spirituellen meine ich die uralte, bis heute anhaltende Suche des Menschen nach der Verbundenheit mit etwas Größerem und Vertrauenswürdigerem als seinem Ego, mit seiner eigenen Seele, mit anderen, mit den Welten der Geschichte und der Natur, mit den unteilbaren Winden des Geistes, mit dem Mysterium zu leben. Die spirituelle Intelligenz hilft uns auch, die wahren Prinzipien zu erkennen, die Bestandteil unseres Gewissens sind. Sie werden durch den Kompass symbolisiert, eine ausgezeichnete Metapher für die Prinzipien, weil er stets nach Norden weist. Der Schlüssel zur Erlangung hoher moralischer Autorität ist die ständige Befolgung korrekter Prinzipien. Der Odem des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Buch der Sprüche 20, Vers 27. Dana Sohar und Ian Marshall schreiben in SQ, Connecting with Our Spiritual Intelligence. Über mentale Intelligenz, IQ, verfügen auch die Computer. Emotionale Intelligenz, EQ, besitzen auch die höheren Säugetiere. Die spirituelle Intelligenz, SQ, aber, ist nur dem Menschen eigen. Diese höchste der drei Intelligenzen ist mit der Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit verbunden, die die Menschen gerade heute umtreibt. Wenn wir unser Verlangen nach einem Sinn, nach einer Vision und Werten und die entsprechende Fähigkeit entwickeln, benutzen wir unsere spirituelle Intelligenz. Sie erlaubt es uns, zu träumen und zu streben. Sie liegt jenen Dingen zugrunde, an die wir glauben, und der Rolle, die unsere Überzeugungen und Werte bei unseren Handlungen spielen. Im Wesentlichen ist sie das, was uns menschlich macht. Zur Semantik und Überlegenheit der spirituellen Intelligenz. Vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten war die Intelligenz Gegenstand einer enormen Zahl von Studien, Forschungsprojekten und Beobachtungen. Es gibt eine Unmenge von Büchern dazu. Nicht selten werden unterschiedliche Wörter benutzt, um dasselbe zu beschreiben. So bezeichnen manche Autoren Teile von dem, was ich spirituelle Intelligenz nenne, als emotionale Intelligenz und umgekehrt. Dieses semantische Problem ist mir durchaus bewusst. Ich möchte Sie, meine Hörerinnen und Hörer, deshalb erneut bitten, sich nicht an sprachlichen Definitionen festzubeißen, sondern stets nach der Ihnen zugrunde liegenden Bedeutung zu suchen. In seinem Buch zur Theorie der multiplen Intelligenz, Abschied vom IQ, die Rahmentheorie der vielfachen Intelligenzen, beschäftigt Howard Gardner sich auf brillante Weise mit dem Konzept der getrennten, sich dennoch überschneidenden Intelligenzen. Auch die Arbeiten von Robert Cooper und Daniel Goleman zur emotionalen Intelligenz finde ich sehr aufschlussreich. Ich habe mir mehrfach Vorträge von Ihnen angehört und weiß, dass Sie sich auf Forschungen stützen und gründlich sind und dass Sie zum Teil Elemente einbeziehen, die ich im Rahmen der spirituellen Intelligenz behandelt habe. Manche Bücher trennen unsere visuelle Intelligenz von der sprachlichen, analytischen, künstlerischen, logischen, kreativen, ökonomischen und von weiteren Formen. Ich schätze diese Beiträge. Bin aber trotzdem überzeugt, dass man all diese Intelligenzformen unter die vier Dimensionen unserer Natur, Körper, Verstand, Herz und Geist, die vier Dimensionen des Lebens, subsumieren kann. Auf Hawaii hatte ich einmal ein Erlebnis mit der Young Presidents Organization, das ich nie vergessen werde. Eine kleine Gruppe von Unternehmenschefs traf sich zum Frühstück mit einigen der großen Autoritäten in den Bereichen Management und Führung. Jeder von denen hatte wichtige Bestseller geschrieben, war sehr geachtet und wurde häufig zitiert. In einem Forum, wo niemand zitiert wurde und viel gegenseitiger Respekt herrschte, fragte einer der Unternehmenschefs die Management-Experten ganz vorsichtig: "Sagen Sie im Grunde nicht alle dasselbe?" Sie gaben einmütig zu, dass das stimmte. Jeder von ihnen hatte seine eigene Semantik, seine eigenen Definitionen und oft auch einzigartige Erkenntnisse, die die anderen nicht in Worte gefasst hatten. Bei den Grundelementen aber unterschieden sie sich tatsächlich nicht. Allen ging es mehr um fundamentale Prinzipien als um praktische Methoden. Ich habe mich wirklich bemüht, das Semantikproblem selbst zu umgehen, und zwar indem ich stets nach den dahinterliegenden Bedeutungen gesucht habe. Ich bin jedoch überzeugt, dass es eine weitere Dimension von Intelligenz gibt, die bisher noch nicht tiefgehend behandelt wurde. Und das ist die Rolle der spirituellen Intelligenz bei der Anleitung und Lenkung der anderen Intelligenzen. In diesem Sinn ist die spirituelle den anderen Intelligenzen überlegen. Ich möchte Ihnen nun von einem Erlebnis erzählen, das man als Bestätigung dafür betrachten könnte, dass die spirituelle Intelligenz die höchste ist. Ich bin ungeheuer beeindruckt von der Arbeit, die der verstorbene Anwar el-Sadat, Staatschef von Ägypten, zusammen mit dem damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und dem israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin geleistet hat, um das Friedensabkommen von Camp David zwischen Israel und Ägypten zu erreichen. Vor einigen Jahren fuhr man mich in einem Golfwagen über das Gelände von Camp David und der Präsident der Vereinigten Staaten zeigte mir persönlich die Stelle, wo das Abkommen unterzeichnet wurde. Das war eine sehr emotionale Erfahrung für mich. Heute sehe ich Sadat als einen Menschen, der wusste, dass es zwischen Reiz und Reaktion einen Raum gibt. Diesen Raum entwickelte er als junger Mann während seiner Einzelhaft in Zelle 54 des Kairoer Zentralgefängnisses zu einer enormen Größe. Seine eigenen Worte zeigen, wie tief dieses Verstehen war. Wer sein Gedankengebäude nicht zu verändern imstande ist, wird niemals fähig sein, die Realität zu verändern und daher niemals irgendeinen Fortschritt erreichen. Bevor seine Perspektive gegenüber Israel sich von Grund auf änderte, war Sadat ein enorm beliebter Präsident, der sich ganz der Sache der Araber verschrieben hatte. Er hielt überall in Ägypten politische Reden und versicherte, dass er niemals einem Israeli die Hand geben würde, solange Israel auch nur einen Quadratzentimeter arabischen Bodens besetzt hielt. Er rief dann immer: »Nie, nie, nie!« Und die riesigen Menschenmengen griffen das auf. Nie, nie, nie! Wir baten Sadats Frau Jehan, bei einem unserer internationalen Symposien die Hauptrede zu halten. Ich hatte die Ehre, mit ihr essen gehen zu dürfen. Dabei fragte ich sie, wie es gewesen sei, mit Anwar el-Sadat zu leben, vor allem zu jener Zeit, als er mit seiner kühnen Friedensinitiative begann und die Knesset in Jerusalem besuchte, ein Akt, der dann im Friedensabkommen von Camp David gipfelte. Jehan Sadat antwortete, sie habe seinen Sinneswechsel kaum glauben können, besonders nach allem, was er getan und gesagt hatte. Lassen Sie mich kurz wiedergeben, was sie erzählt hat. Sie war ihm im Wohnbereich des Palastes direkt gegenübergetreten und fragte ihn: »So wie ich das begriffen habe, willst du nach Israel fahren, stimmt das?« »Ja.« »Wie kannst du das bloß machen, nach allem, was du gesagt hast?« »Ich hatte Unrecht. Und ich weiß, dass das, was ich jetzt tue, richtig ist.« »Du wirst die Führung in der arabischen Welt verlieren und ihre Unterstützung.« »Ja, das ist möglich. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird.« »Du wirst nicht mehr Präsident dieses Landes sein.« »Auch das ist möglich.« »Es wird dich das Leben kosten. Und wie wir wissen, kam es wirklich so, durch die Kugel eines Attentäters.« Er antwortete: »Mein Leben ist vorbestimmt. Es wird genau so lange dauern, wie es dauern soll.« Da umarmte sie ihn und sagte, er sei der großartigste Mensch, den sie kenne. Ich fragte sie dann, wie es gewesen sei, als er aus Israel zurückkam. Sie sagte, für die Fahrt vom Flughafen zum Palast brauche man normalerweise 30 Minuten. An jenem Tag aber habe es über 3 Stunden gedauert. Die Straßen seien voll von Menschen gewesen. Hunderttausende jubelten Sadat in begeisterter Zustimmung zu. Es waren die gleichen Menschen, die nur eine Woche zuvor lautstark eine harte Haltung gegenüber Israel gefordert hatten. Sadat tat das Richtige. Und sie wussten es. Die spirituelle Intelligenz der emotionalen Überlegen. Die Leute erkannten, dass man in einer interdependenten Welt nicht unabhängig denken und leben kann. Sadat ordnete sein Ego und seine IQ, soziale Empfindsamkeit, Einfühlungsvermögen und soziale Fähigkeiten, seiner SQ, seinem Gewissen, unter. Und die ganze Welt hallte von den Ergebnissen wider. Die Führung seiner spirituellen Intelligenz erhöhte seine anderen Intelligenzen. Er wurde ein Mensch mit ungeheurer moralischer Autorität. Der Weg zur moralischen Autorität, zur Perzuppelung und zu nachhaltigem Einfluss steht nicht nur den bedeutenden Führern der Welt offen. Jeder von uns hat das Potenzial, eine einfache, große, stille, moralische Autorität zu werden.